der mutierte Killer-Elefant aus der Kanalisation schrieb mir dieses Telegramm. Er hat ein viel zu kleines Bett im Zoo und außerdem vermisst er seine Schwester so. Er will wie früher im braunen Wasser baden und mit der Familie